These little boxes. Hallo, mein Schatz. Oh, hi. Du kommst genau richtig. Der Auflauf ist fertig. Oh, nein, danke. Ich habe eine Idee für einen Song. Wie war dein Tag? John arbeitet in einem Großraumbüro, lebt bei seinen Eltern und träumt von einer Musikerkarriere. Als er am Strand zufällig Zeuge eines Selbstmordversuches wird, wendet sich sein Schicksal. Ihr spielt heute Abend. Wie denn? Unser Keyboarder versucht sich gerade zu ertränken. Ich spiele Keyboard. John wird der neue Keyboarder einer experimentellen Avantgarde-Band mit einem selbstverständlich unaussprechlichen Namen, deren Frontmann Frank heißt und über dem Kopf eine große runde Maske trägt. Ich wusste, dass Frank was Besonderes ist, als ich ihn zum ersten Mal sah. Dieser Pfleger wollte ihm den Kopf abnehmen. Frank ist derart ausgerastet, dass er Angst gekriegt hat. War das in der Psychiatrie? Mm. Hast du ihn mal ohne den Kopf gesehen? Oh nein. In einem Ferienhaus in den irischen Wäldern beginnt die Band unter Franks Anleitung mit den Sessions für ihr erstes Album. John dokumentiert die Probenarbeit auf seinem YouTube-Kanal und organisiert der Band dadurch einen Auftritt beim renommierten South by Southwest Festival in Texas. Der Independent-Musikfilm Frank des irischen Regisseurs Lenny Abrahamson zeigt, was passiert, wenn ein Haufen vollkommen verrückter, experimenteller Avantgarde-Musiker im Wald musiziert. Mit Michael Fassbender als kopflosem Frank, Maggie Gyllenhaal und Domhnall Gleeson in den Hauptrollen. Fazit: ein Tick zu viel Psychiatrie für eine Bandgeschichte. Um Musik geht es auch im nächsten Film, allerdings in klassisch domestizierter Form. Eine Quinte nach oben, eine kleine Terz runter, von hier eine Quarte nach oben, eine große Sekunde runter, zurück zur Tonika. Jungs. Nach dem Unfalltod seiner Mutter kommt der rebellische 12-jährige Stat dank seiner außergewöhnlichen Stimme auf die renommierteste Chorschule der USA, das National Boy Choir Internat. Stat fällt es schwer, sich in die Knabenchor-Elite einzupassen, und auch der geniale Chorleiter Carvel hat Zweifel, ob sein begabtester Schüler den Herausforderungen gewachsen ist. Wie kannst du dein Talent nur derartig vergeuden? Sing weiter. Wie kann ich so jemanden ernst nehmen, der mich missachtet? Und ebenso diese Schule. Der Chor Stimme des Herzens ist ein vorhersehbares Gesangsmärchen, made in Hollywood, über einen hochbegabten Jungen aus schwierigen Verhältnissen. Kommt einem irgendwie bekannt vor und ganz genau, das hat man so oder so ähnlich schon mehrfach gesehen. Außer, dass sich in diesem Fall eben alles um einen Knabenchor dreht. Hochkarätig besetzt mit Dustin Hoffman, Deborah Winger, Kathy Bates und dem Wunderkind Garrett Waring. Knabenchormusik plus Sozialkritik von François Girard. This is Chaim Lubelski. I'm on my way to Antwerp, to Coxide, but I won't make it to pick up my mother. Chaim Lubelski verkehrte im Jetset von Saint-Tropez, war erfolgreicher Geschäftsmann in New York und ist ein jüdisch-orthodoxer Gelehrter. Als seine Mutter, eine Shoah-Überlebende, pflegebedürftig wird, zieht er zu ihr nach Antwerpen ins Altenwohnheim. Ich war im KZ, das weiß ich schon, und man wollte mir die ganze... Aber Mutti, ich esse jetzt, weil sonst im KZ haben wir noch nicht gegessen. Dann ess wenigstens jetzt und dann kannst du vom KZ sprechen. 7 Jahre hat Elkan Spiller am filmischen Porträt seines Cousins Chaim Lubelski gearbeitet. Mit Lechaim, auf das Leben, gelingt Spiller, der selbst Sohn von Shoah-Überlebenden ist, ein außerordentlicher Film, der durch die Nähe des Filmemachers ungewöhnlich heitere und nachdenkliche Einblicke in das Weiter- und Überleben zweier traumatisierter Generationen vermittelt. Es ist sehr schwer heute, sehr, sehr schwer, überhaupt was zu verstehen. Aber jeder wird so in seine Nische reingeboren und von dieser Nische kann man sich schlecht lesen.